Wenn die spanische Division dereinst in ihre Heimat zurückkehrt, werden wir ihr und ihren tapferen General kein anderes Zeugnis ausstellen können als die Anerkennung der Treue und Tapferkeit bis in den Tod. Der Treue und Tapferkeit bis in den Tod. Wenn ich nun von dieser Infanterie spreche, dann möchte ich aber auch heute zum ersten Mal besonders hervorheben, die stets gleiche und vorbildliche Tapferkeit und Härte meiner braven SS-Divisionen und SS-Polizeiverbände. Die Luftwaffe hat mit heroischem Einsatz diesen braven Soldaten immer und immer wieder geholfen. Und zwar nicht nur durch ihre heldenmütigen Jäger und Kampfflieger, Aufklärer, Beobachter und Transportflieger, sondern auch dort, wo es notwendig war, meiner braven SS-Divisionen und SS-Polizeiverbände. Pionier und Kanonier, der Nachrichtenmann und nicht zuletzt die Fahrer unserer Kolonnen. Sie alle haben den Dank der Heimat verdient. Flak- und Luftwaffenbataillone, die im Erdkampf ihrer Flugplätze und endlich auch besonders bedrohte Frontabschnitte unverrückbar schützen. Der Treue und Tapferkeit bis in den Tod. Die stets gleiche und vorbildliche Tapferkeit und Härte meiner braven SS-Divisionen und SS-Polizeiverbände. Ich habe sie von vornherein als eine unerschütterliche Truppe angesehen, gehorsam, treu und tapfer im Krieg. So wie sie es im Frieden zu sein gelobt haben. In den Reihen dieser Infanterie aber kämpften genauso der Panzermann und Panzerjäger. Der Pionier und Kanonier, der Nachrichtenmann und nicht zuletzt die Fahrer unserer Kolonnen. Sie alle haben den Dank der Heimat verdient.